Finde den Pinguinkönig. Ein Hörspiel von Karl Bedrich. Ahem, ahem. Wenn ich noch einmal kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten dürfte. Wie bereits angekündigt, wird Simut, König der Pinguine, die jährlichen Festtage mit seiner Festrede nun höchstpersönlich eröffnen. Also, einen kräftigen Applaus für unseren König! Er ist weg! Der Pinguinkönig ist weg! Alarm! Träume ich? Oder ist gerade wirklich der König verschwunden? Das kann doch wohl nicht wahr sein! Doch damit ihr auch verstehen könnt, wie das alles passieren konnte, sollte ich vielleicht lieber etwas weiter ausholen. Okay, wir befinden uns gerade im Zentrum einer kleinen Stadt mit Namen Parzib. Parzib liegt ungefähr in der Mitte im Lande der Pinguine auf den Südshetlandinseln an der Nordküste der antarktischen Halbinsel. Man muss von hier aus ungefähr 20 Minuten einplanen, um ans offene Meer zu kommen. Außer dem Strand, einem Stadtzentrum mit einem kleinen Palast und ein paar Eisbergen gibt es hier nicht wirklich viel zu sehen. Normalerweise ist das Leben hier sehr ruhig und entspannt. Mit Ausnahme natürlich der dreitägigen Festtage, die hier jedes Jahr am Ende der Winterzeit stattfinden. Bereits einen Tag vor der eigentlichen Feierlichkeit ist die ganze Stadt in großer Aufregung. Alle wirbeln hin und her in die verschiedenen Läden, um noch schnell ein paar Dinge zu besorgen oder versuchen in Windeseile die Dekoration am Palastplatz fertigzustellen. Bis auf zwei Pinguine, die fröhlich und pfeifend die Promenade entlang spazieren. Allen anderen Pinguinen scheint es heute an Zeit zu fehlen, um die vielen Aufgaben für die Festtage zu erledigen. Die beiden geben schon ein seltsames Paar ab. Der eine großgewachsen und hager, die andere eher zierlich. Er kichert unentwegt und macht sich einen Spaß daraus, die anderen in ihrer Hektik nachzumachen. Sie schaut sich eher verträumt die Wolken an und achtet nur hin und wieder auf die Scherze, die er macht. Der eine heißt Malik, die andere Malia. Und beide scheinen gerade erst zu verstehen, was heute in der Stadt vor sich geht. Was ist denn hier los? Alle rennen wie wild herum, als ob sie ihren Kuchen im Ofen vergessen haben. So viel Trubel habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Ich finde das auch ganz schön seltsam. Aber sieh mal, auf dem Schild, da steht etwas. Dienstag. Ja, das ist morgen. Zum Beginn der jährlichen Festtage zum Friedensabkommen zwischen den Pinguinen und Eisbären sind alle Pinguine eingeladen, zum großen Konzert unserer Staatskapelle zu kommen. Zum Abschluss wird unser König Simut persönlich die Festtage mit einer Rede eröffnen. Seid gespannt, Beginn bei Sonnenuntergang vor dem Palast. Bla, bla, bla. Och, nicht schon wieder. Dieses Konzert wird von Jahr zu Jahr immer grausiger. Wann haben die eigentlich das letzte Mal ihre Töne getroffen? Aber alles nur halb so schlimm. Rein zufällig weiß ich nämlich, dass morgen zeitgleich zu diesem Staatsgedudel im Keller von Katak die Rockers spielen. Die kennst du doch noch, oder? Ja, die waren gut. Weißt du was? Wir schleichen uns morgen einfach vom Fest und gehen dahin, ja? Aber hallo! Eigentlich sollte ich ja nichts sagen. Feiertage sind doch die schönsten Tage im Jahr. Den ganzen Tag frei, keine Arbeit. Als ob du arbeiten gehen müsstest. Hey, ich studiere das Leben. Das ist nämlich auch ganz schön anstrengend. Da habe ich mir auch mal einen freien Tag verdient. Nee, aber was ich fragen wollte. Warum müssen die jedes Jahr diese verstaubte Kapelle antreten lassen? Und warum gibt es diese Festtage überhaupt? Allzu viel weiß ich auch nicht darüber. Ich glaube, das hat etwas mit dem Krieg mit den Eisbären zu tun. Vor 100 Jahren oder so. 131 Jahre, um genau zu sein. Ah, da kommt Nivi, die beste Freundin der beiden. Mit einem schweren Rucksack auf dem Rücken stürzt sie den beiden entgegen. Unsere Geschichtslehrerin hat uns heute ganze 2 Stunden damit gelangweilt. Na, das klingt ja nach einem weiteren richtig spannenden Tag. Hey, Nivi. Hey, ihr. Ach Mann, ich finde das so unfair, uns bei diesem schönen Wetter in diesem stickigen Klassenzimmer einzusperren und dann auch noch so ein Thema dran zu nehmen. Das Tolle daran ist aber, dass du uns jetzt mit deinem ganzen geballten Wissen über diese Feierlichkeiten aufklären kannst. Warum wollt ihr das überhaupt wissen? Na, das liegt doch auf der Hand. Wir wollen wissen, aus welchem Grund diese Kleriker diese total verstaubte Kapelle wieder ausgegraben haben. Und natürlich, wie sie es begründen, diese Musiker uns fortzusetzen. Oh, na dann mal los. Also, wie ich bereits feststellte, wurde vor genau 131 Jahren das Friedensabkommen zwischen Eisbären und Pinguinen unterzeichnet. Davor war ein dreijähriger Krieg, bei dem die Pinguine schwere Verluste hatten. Ah, da hat wohl doch jemand aufgepasst, hm? Sehr löblich. Hier gibt es doch gar keine Eisbären. Wie sollten die uns denn angreifen, wenn die da ganz oben am Nordpol frieren? Und warum sollten die uns überhaupt etwas tun? Ha, genau, das ist es nämlich. Früher lebten am Nordpol, wie auch am Südpol, Pinguine und Eisbären friedlich nebeneinander. Alles war toll, man half sich gegenseitig. Die Pinguine besorgten zum Beispiel die Fische aus dem Wasser. Und dafür haben sich die Eisbären bereit erklärt, für den Transport an Land zu sorgen. Stellt euch das mal vor. Jeden Morgen könnte ich einfach anstatt eine halbe Stunde zur Schule zu watschen, den nächstbesten Eisbärenbus nehmen. Oh ja, das wäre toll. Aber warum dann Krieg? Unsere Lehrerin meinte, dass an einem Tag auf einmal alle Fische weg waren. So hatten die Leute nichts mehr zu essen. Und dann begannen die ganzen Probleme. Warum jetzt genau der Krieg angefangen hat, weiß man heute nicht mehr. Früher wurde sogar gesagt, dass meine Familie, die Felsenpinguine, diese Eisbären angestachelt haben sollen, wohl um irgendwelche Vorteile durch den Krieg zu bekommen. Aber selbst unsere Lehrerin sagt, dass das alles nur erfunden ist und geschichtlich überhaupt gar nicht hinhauen kann. Aha. Und wo sind jetzt die ganzen Eisbären hin? Haben die sich einfach nach dem Krieg in Luft aufgelöst? Nein, natürlich nicht. Dieses Friedensabkommen besagte, dass die Pinguine und die Eisbären einfach nicht mehr zusammenleben dürfen. Damit es keine Probleme gibt, haben sich die Eisbären entschlossen, an den Nordpol zu gehen und die Pinguine begannen, nur noch den Südpol zu bewohnen. Ich finde das allerdings ganz schön doof. Ich hätte so einen Bärenbus echt toll gefunden. Na, wer denn nicht? Ja, ich glaube, das wird morgen ein sehr schöner Abend werden. Machst du Witze? Ach, das weißt du noch gar nicht. Morgen Abend spielen die Rockers bei Katak im Keller. Da wollen wir uns während der staatlichen Festlichkeiten hinschleichen. Du bist hiermit offiziell von uns eingeladen. Kommst du mit? Na, da muss ich erstmal meine Eltern fragen. Ich darf doch noch nicht so lange draußen bleiben. Aber wenn die hören, dass ich mit euch gehe, drücken sie sicher ein Auge zu. Vorausgesetzt, ich habe mein Zimmer bis dahin aufgeräumt. Na, ich drück dir die Daumen. Sag mal, Malia und ich wollten gerade zum Strand gehen und einen riesen Eisbecher essen. Hast du Lust mitzukommen? Oh, aber das geht leider nicht. Ich muss doch noch mein Zimmer aufräumen und da werde ich sicher den ganzen Nachmittag zu tun haben. Es ist auch schon viel zu spät. Ich glaube, ich mach los. Bis morgen. Ciao, Nivi. Ciao. Wann geht es morgen eigentlich los? Bei Sonnenuntergang. Wir holen dich dann ab, okay? Geht klar. Ach, wenn ich heute bloß nicht aufräumen müsste. Es ist also ungerecht. Immer muss ich müssen. Ihr habt's gut, ich hab es schlecht. Hab nichts von den Genüssen. Anstatt wegzugehen, den Tag anzulachen, muss ich hier und muss ich da. Muss aufräumen, muss lernen, muss Hausaufgaben machen, muss schlafen, muss aufstehen und auf die Socken machen. Ich muss tun, was auch immer ihr mir auftragt. Ob's mir gefällt, habt ihr noch nie gefragt. Kleines Mädchen, ja, du hast recht. Viel zu tun gibt es immer, doch denke nicht, du wärest Knecht, das wär noch viel, viel schlimmer. Anstatt rumzunörgeln und Faxen zu machen, erledigen wir noch schnell alle Sachen, danach können wir uns auch mal richtig ausruhen und schauen, was die anderen so tun. All die kleinen Dinge sind nicht von selbst getan, ich helfe dir auch, aber nun fang an.